Ich stehe auf einem Straßenbahnhof, wo die Fahrer und die Schaffner eingesetzt werden zu ihren Touren. Nun sind dabei auch eine ganze Reihe von Kriegshilfsdienstmeiden. Wer von euch ist denn gestern gerade gefahren in der Zeit, als die Nachricht zum ersten Mal hereinkam? Was war denn da so die erste Reaktion im Wagen? Vor allen Dingen kam eine Frau auf den Wagen und sagte, Fräulein, haben Sie schon wieder, sag ich, na was denn, haben Sie schon wieder was Neues? Ja, den Attentat auf den Führer, sag ich, nee, das glaube ich nicht. Das kann ja gar nicht sein, ich habe doch gar nicht davon gehört. Doch, sagte sie, sag ich, nee, das glaube ich nicht. Und nach einer Weile kamen dann auch Arbeiter, so von der Arbeit, und die haben es mir dann nochmal bestätigt. Also ich wusste vorerst gar nicht, was ich sagen sollte. Natürlich haben sie alle geschimpft und auch die meisten sagen, jetzt erst recht, jetzt lassen wir uns erst recht nicht runterkriegen. Ich sollte nicht, dass ich drüber, weil da nichts passiert ist. Ja, und ist ein Führer, der wird mit einem Wort gesagt, von reinem Glück verfolgt. Das ist Gottes Schicksal, dass der Führer von allem so frei kommt. Das ist das zweite Mal nur schon. Und den kriegt doch kein Mensch tot. Den wollen wir doch behalten bis zum Ende. Das ist klar. Den hätten sie mal soll herbringen, ich sage, die hätten sie dich wieder einzeln ausgedreht. Meistens, ich habe ja noch jetzt am freiesten gehört, nicht wahr? Die schimpfen alle nicht. Die sagen auch, das ist echte Feigheit von. Und wir müssen jetzt so mehr, alle noch mehr zusammenhalten und so, damit das alles besser klappt und so nicht. Und meistens die ganze Weise, die gefahren habe, gehabt, jeder, der drauf kam, den sie mir erzählt haben, und die haben alle geschimpft, die dann waren. Emil, das Beste ist, wir gehen alle Mann hin und beschützen unseren Führer, dass sie nicht tot machen, diese Spanne da. Als wir gestern Abend von dem Attentat auf den Führer hörten, waren wir zunächst starr vor Schrecken. Wir schauten uns in unserem Zimmer an. Wir konnten es nicht fassen. Was musste geschehen sein? Zum Bewusstsein kam uns nach einer kurzen Weile aber doch der erlösende Gedanke, er lebt. Ihm ist nichts geschehen. Nur der eine Gedanke blieb bei uns. Das ist ein großes Wunder. Das machte uns alle so glücklich zu wissen, dass die göttliche Vorsehung ihn uns erhalten hatte.